Die Wüste Welle nach der Rechtschreibreform. Die Sendung aus dem stinkigsten Studio der Wüstenwelle. Ja, und hier stinkt es wirklich ganz außerordentlich, würde ich sagen. Wir hatten das ja schon öfter, aber ich habe fast den Eindruck, es wird immer schlimmer. Ja, vielleicht sollten wir mal die Luft rauslassen. Herr Schreivogel, man hört Sie überhaupt nicht. Sie tragen Ihren Namen völlig zu Unrecht. Vielleicht sollte man mal die Luft rauslassen. Luft rauslassen. War, glaube ich, auch keine so gute Idee, die Wände zur besseren Isolation mit Nasenpopeln zu beschmieren. Ja, es ist etwas eklig und außerdem funktioniert es auch nicht so richtig, wie man hört. Es halt noch ein bisschen. Das ist ganz grauenhaft. Und neulich ist außerdem schon einer von der Techno-Redaktion hier reingekommen und hat die Wände abgeschleckt, weil er glaubte, da noch auf Kokainspuren zu stoßen. Ja, jetzt ist ganz schlimm, jetzt hat er die Zunge in Gips. Und das ist wiederum ganz ungünstig für den weiteren Verlauf dieser Sendung. Dennis sollte mit dieser Zunge noch ein Stück auf der Gitarre heute gespielt werden. Und das geht dann ja wohl nicht. Ja, jetzt wollen wir mal die Zuhörer nicht durcheinander bringen. Herr Schreivogel hat es ja schon angedeutet. Wir lassen jetzt erstmal die Luft aus dem Studio. Weil hier stinkt es nämlich. Ich glaube, da muss man hier den Mikrostecker einmal rausziehen. Wir können vielleicht mal das Geräusch übertragen, das dem Gestank so etwa entspricht. Also, man hört schon zu Hause, es ist ganz schlimm. Und so riecht es hier in etwa. Sie können sich das ja vorstellen, das Olfaktophon noch nicht haben. Ja, dann lassen wir mal die Luft raus. Wo ist denn, der Stöpsel? Ja, ich dachte zuerst, es wäre der Mikrostecker, aber ich habe mich dann doch eines Besseren besonnen. Vielleicht eine von den CDs? Ja, wahrscheinlich diese hier. Sie schon draußen. Ist das Studio ganz handlich und klein geworden? Was ist denn das schon wieder? Jetzt hat es mich unter sich begraben. Ach so, jetzt kommen Sie wieder hervor, Herr Finzkeil. So, jetzt können wir das Studio ja eigentlich fast zusammenfalten und unter den Arm nehmen, damit es mal ein bisschen an die frische Luft kommt. So, dann vielleicht. Hier vielleicht mal hier so klein. Draußen gibt es bestimmt mal, auch wohlriechende Kräuter, die können wir wie dann sollen wir denn jetzt die Sendung machen, zerreiben wenn das Studio und hier so. Das merken die Hörer ja nicht. Wir können einfach die Sendung weitermachen und die Hörer, die reflektieren das überhaupt nicht, glaube ich. Gut, dann machen wir jetzt also Sendung und zwar, ja. Ja, wie gesagt, also wir pflücken ein paar wohlriechende Kräuter, zerreiben die zwischen den Fingern und reiben das Studio damit ein. Vielleicht gehen dann auch die Popel weg. Heißt es nicht der Popel? Eine interessante Frage. Ist da drüben nicht das FBI? Da könnten wir mal fragen. Könnten wir mal an die Tür klopfen. Oder gleich selber einsteigen. Vielleicht hier durchs Fenster. Das ist, glaube ich, in Geheimdienstkreisen so üblich. Ich finde, wir sollten es auch ganz geheim machen. Dann steigen wir jetzt beim FBI ein. Man hört gerade, wie das Fenster geöffnet wird. Das Fenster mit einem Diamantschleifsäbel aufhebeln. Und dann so kleine Masken nehmen wir dann, damit wir es durchstoßen können. Genau, so kleine Nadeln. Und jetzt haben wir es schon auf. Mit dem Saugnapf jetzt die Scheibe rausnehmen. Dabei im Nabel gekratzt und ein paar Flusen hinterlassen, um auf eine falsche Fährte aufmerksam zu machen. Jetzt so, jetzt kann es losgehen. Mit den... ich glaube, es geht schon los. Ich glaube nicht. Ach so. Ich glaube, jetzt geht's gleich jetzt los. Jetzt geht's gleich los. Aha. Ich hab's doch geahnt. Jetzt, Vielleicht sollte jetzt jemand auf dieses Jingle was sagen, damit unsere Zuhörer auch erfahren, worum es heute mal gehen könnte. Akte. In Buchstaben vielleicht noch, damit es sich abrundet hier. Vielleicht T wie Tagesordnung? Akte T. Akte T. T-Akte. T. Im Zeichen der T-Akte. Die geheimen Fälle der deutschen Rechtschreibreform. Nochmal. Akte T. Die geheimen Fälle der deutschen Rechtschreibreform. Traumatisch, finde ich. Ich finde es auch traumatisch. Heißt es die oder das Trauma? Ich glaube, es muss jetzt der Trauma heißen. Ach nee, gerade umgekehrt. Ja, mit der Rechtschreibreform geht ja so einiges einher. Hm. Zum Beispiel eine neue paritätische Besetzung des deutschen Sprachschatzes. 51% aller Wörter müssen jetzt Femininum sein. Ja, weil nämlich 51% aller Deutschen auch Frauen sind. Hm. Und 51% aller Frauen bekennen sich dazu, Frau zu sein. Das macht etwa 950. Bisschen was unter 50%. Nee, die verrechnet. Na, egal. Naja, mit dem Muttertag ist es dann auch schwierig, wie man den feiert. Darum sind Frauentage eingeführt worden zum Ausweichen, wenn man den Muttertag, also wenn Frau den Muttertag nicht begehen möchte. Heißt es nicht die Muttertag? Ich glaube. Ich glaube, es heißt jetzt auch die Brillengestell und die Grasnarbe, aber das hat es vorher schon geheißen. Ja, machen wir doch mal den ersten Beitrag an. Nee, die erste Beitrag. Die erste Beitrag. Vielleicht hier ein bisschen aus den Knitterfalten unseres zusammengekrümelten Studios. Das war, glaube ich, doch nur Nasenschmutz. Aber es wird sich sicher ein Beitrag finden. Warum eigentlich 1999? Naja, ich glaube, 99, das wirkt immer billiger. Billiger? Obwohl ich ja eigentlich gedacht hätte, dass hier die Wüste Welle zum einjährigen Sendejubiläum das Jahr 1996,6 schreibt. Ja, und das Jahr 1997,45 auf Kabel. Apropos, ich habe schon ganz schön Hunger. Ich habe auch schon ganz schön Hunger. Ja, wir haben ja auch enorme kriminelle Energie aufgewandt beim Einsteigen hier ins FBI-Gebäude. Vielleicht, haben Sie vielleicht ein bisschen... Ja, ich habe einen Heidi-Kabel-Salat für uns gemacht. Mit Dressing. Naja, das Dressing, ich dachte vielleicht nochmal Nasenschmutz, aber na, war vielleicht gar keine gute Idee. Stimmt, ja. Oder wir fragen die Leute vom FBI, ob wir was zu essen bei ihnen kriegen. Ja, da müssen wir sie aber erstmal finden. Wo sind denn die überhaupt? Vielleicht klopfen wir mal hier an der Tür, wo die Musik rauszukommen scheint. Was kommt eigentlich jetzt für einen Beitrag? Ach so, ein Beitrag, ja. 1999. Das Kompetenzgerangel um die Rechtschreibreform ist beendet. Das FBI hat die Sache übernommen. Die Sitzung ist eröffnet. FBI Tübingen, Agenten alle anwesend, hoffe ich. Ja. Gut. Also. Meine Herren, ich habe hier eine Eingabe, wenn wir damit vielleicht gleich anfangen können. Ja, bitte. Eine Eingabe. Hier ist, schreibt uns also ein Gastwirt mit einer Taco Bar, Sudhaus Tübingen. Rechtschreibreform fände er unfair, denn laut den neuen Bestimmungen sei ja nun kein scharfes Essen mehr erlaubt. Und er stehe vor dem finanziellen Ruin der kommerziellen Pleite. Ich würde sagen, in einem solchen Fall steht das Wohl des Einzelnen zurück hinter dem Wohl von vielen oder allen. Ja, ich würde sagen, wir schicken ihm also zwei Leute vorbei und lassen ihn, wir nehmen die Land völlig auseinander. Das haben wir doch auch letztes Mal gemacht. Ja, Taktik verbrannte Erde, würde ich sagen. Ich mag sowieso kein scharfes Essen. Na bitte, ich will vielleicht mit einer großen Feuerwalze drüber weggehen. Also mir haben sie gestern Schafskäse angeboten und es hat überhaupt nicht geschmeckt. Ich dachte, den hätten wir verboten, den Schafskäse. Ich hab dann auch lieber Popel gefressen. Also, wir machen das wie in Saigon, versteht? Jawohl, in Saigon. Ja, was haben wir da eigentlich gemacht? Also, naja, es hat schon funktioniert, gell? Aber. Gucken Sie doch mal in der Akte, Kollege. Gucken Sie doch mal. Saigon. Mit S, glaube ich, mit SZ vorne. Also mit Doppel-S. Ich gucke unter Stuttgart-Möhringen. Ja. Ja. Da geht's aber kein scharfes Essen. Nee, überhaupt nicht. Also gleich, dieser Fleck wird bis nächste Woche von der Landkarte verschwinden. Ausradiert. Gut, weiter in der Tagesordnung. Was haben wir denn für Fälle heute? Kollege, deklinieren Sie bitte mal Geheimnis. Geheimnis mit den geheimen Fällen oder nur die... Erstmal nur die normalen. Das Geheimnis des Geheimnis, dem Geheimnis das Geheimnis. Gut. Geheime Fälle, erste Stufe, bitte. Ja, den diskursiv vielleicht zuerst. Geheimnis hin und Geheimnis her. Welchen jetzt? Den Stativ vielleicht? Sollen wir mal ja, wieder ja, bitte den Stativ. Bitte den Stativ. Stativ. Geheimnis um eine giftige Feder. Das ist doch blöd. Es sind, glaube ich, gerade zwei Gestalten reingekommen. was Sie nicht sagen. Ja, guten Tag. Guten Tag, wir sind gerade frisch bei Ihnen eingestiegen. Mhm, wir haben also ein Fenster geöffnet in gesetzeswidriger Art und Weise. Und na, das freut uns ja zu hören. Ja, wie ist denn Ihr Name? Ja, Gesangsverein, Scholli Gesangsverein. Scholli, Agent Scholli? Ja, willkommen. Dankeschön. Ja, darf ich auch mitmachen? Selbstverständlich dürfen auch Sie mitmachen. Mein Name ist Finskai. Ja, dann würde ich sagen, Agent Finskai, Sie arbeiten mit Agent Scholli zusammen. Vielleicht an den Fällen der T-Akte. Ja, die T-Akte. Ja, das wäre gut. Dann könnten wir uns jetzt endlich zurückziehen zu einem kleinen Arbeitsessen. Gibt es dann Popel? Aber mit paritätischer Geschlechtsbesetzung. Und Kabelsalat. Die Popel. Ja, Ach, schon wieder Kabelsalat. Was für Fälle sind denn das, diese T-Akte, Akten-T? Hier haben Sie die Akte. Nehmen Sie die mit. Und lösen Sie die Fälle vielleicht unterwegs. Jetzt ertönt auch wieder diese Musik. Ich glaube, wir sind jetzt gleich voll eingespannt. Ich glaube, die marschieren gerade raus. Mhm. Das macht die Musik. Wenn die sich bewegen, dann macht es immer so Musik aus den Gelenken. Nein, nein, das ist unsere Abteilung für psychologische Musikführung. Ach so. Oh. Das soll uns jetzt also super motivieren, hier die Fälle zu lösen. Klasse. Genau. Ich sehe unsere Fälle schon davon schwimmen. Enorme Überschwemmungen hier in Tübingen. Haben auch mir die Nase ausgespült. Ich habe gar keinen Popel mehr jetzt vorhanden. Ja, ich würde sagen, als ersten Fall bearbeiten wir mal Tango. Tango. Tango wäre vielleicht. Als ersten Fall? Ja, wenn wir beim Klienten Tango, der heißt, also Deckname Tango, in Wirklichkeit heißt der, glaube ich, Herr April oder Juni oder... Ja, Monatsname jedenfalls. Mhm. Machen Sie es doch mal in die... Ja, in die... den Analysator. Voicebox, aber da haben wir ja jetzt gerade noch die andere Analyse. Ja, dann... Die drehen wir vielleicht mal runter. So, Analyse ist aus. Und jetzt vielleicht den Herrn Tango. Da ist er nicht drin. Da ist er, da ist er nicht drin. Ach, da ist er gar nicht drin. Da liegt er ja noch. Dann klopfen wir doch gleich mal an. Herr Tango. Herr Tango, hallo. Sie hören ja überhaupt nicht. Ach, Herr Tango, ich glaube, jetzt geht die Tür auf. Jetzt steht er da. Was hat er denn da in der Hand? Das sieht ja aus wie eins von unseren Mikrofonen. Was machen wir denn damit? Und eine Gitarre. Eine Gitarre? Auf die Gitarre wird, glaube ich, noch zurückzukommen sein in dieser Sendung. Da wird noch... Ich sag nur, ja, guten Tag, Herr Oktober, Herr... Wie war der Name? Juli, August, September... Jetzt? Mai. Herr Mai. Mai, Herr Mai. Ja, was ist denn Ihr Problem? Abgewetzt, vergilbt, geschunden, was ist denn der Fall? Ja, Mai, Sie holen, glaube ich, ganz schön weit aus. Ist das wirklich nötig? Brauchen wir das, um den Fall zu lösen? Schlangengift? Das hört sich verzwickt an. Ganz schön komplizierte Sache. Zensur? Die Zensur. Zensur. Der bekommt vom FBI her, Mai. In der Zorn heißt das. In der Zorn. Die ganz schön von gestern. Was? Schuhe auch nicht richtig zugebunden. Herr Mai, Sie fallen ja Daimler-Benz. Fallen hier auch völlig aus dem Rahmen. Menschenskind, wildgeborener Kleinbürger hier bei uns in der Sendung. Außerdem kommen Sie doch jetzt endlich mal zum Punkt. Was ist eigentlich Ihr Problem? Herr Mai. Herr Mai. Also wenn wir nie Meriten ernten, Agent Scholli. Herr Mai, also ich glaube, wir müssen den Herrn Mai jetzt auch mal überprüfen. Was ist denn das hier? Herr Mai, Mai schreibt sich schon seit einiger Zeit mit EI. Und Reinhard Hart schreibt sich ja wohl mit T am Ende. Das kommt uns hochverdächtig vor. Sie haben dazu anscheinend überhaupt nichts vorzubringen. Dann werden Sie uns jetzt mal gleich begleiten. Seien Sie doch mal still jetzt. Mich interessiert Herr Finskai, ich würde sagen, wir wickeln ihn hier in unser Studio ein. Ja, das ist hervorragend. Wenn Sie dann Popel fressen, Herr Mai, das wollen Sie sehen. So, den haben wir jetzt erstmal bei uns. Ja, war ja gar kein richtig schwieriger Fall. Nee, ich würde sagen, wir sind zum Agenten geradezu gebrochen. Zum Doppelagenten. Was machen wir? Kreide kreischt über die Tafel. Kreide kreischt. Sträubt sich das Nacken. Herr Mai! Schluss mit dem Schwafel. Herr Mai, der reicht hier ganz schön. Oder sitze wenn wir ihn dann vielleicht wieder richtig lernen. Wenn wir dann wieder die CD-Hülle bekommen würden. Rieche Bohnenwachs und Kreide. Pass mal auf. Ich hab ihn überrumpelt von hinten. Ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt wollte ich doch wieder entwischen. Ja, erster Fall schon mal unter Dach und Fach. Ja. Jetzt hätte ich aber immer noch Hunger eigentlich. Hunger? Ja, worauf? Es gab doch früher immer diese SZ-Schnitten. Ja, leg mir doch auf eine SZ-Schnitte ein. Aber Moment, das geht ja wohl nicht mehr, oder? Die SZ-Schnitte. Mal schauen. Welche Schnitte waren das? Nummer 4. Ach, scheiße, bin ich blöd. Akte T. Die geheimen Fälle der Rechtschreibreform. Tja. Wie war denn das mit der SZ-Schnitte? Eigentlich sind es ja die geheimen Fälle der Rechtsradikalschreibreform. Denn, wie wir alle wissen, heißt es gar nicht mehr SZ-Schnitte. Sondern? Seit der Rechtschreibreform muss es SS-Schnitte heißen. Akte T. Die geheimen Fälle der Rechtsradikalschreibreform. Da ist mir jetzt aber der Appetit ganz schön vergangen, Herr Finzke. Das schmeckt doch bestimmt dann auch scheiße. Also die braun meine ich, braun, also vielleicht so parallele Schokolade, vielleicht so mit dem Hemd dann auch. Es hieß ja zum Glück immer schon die Schokolade. Aber die hat auch früher schon nie besonders gut geschmeckt. Herr Schreivogel, da sind Sie ja wieder. Möchten Sie auch Agent werden? Wenn es möglich wäre, ja, natürlich. Ich glaube aber, da müssen wir eine kleine Mutprobe an den Anfang stellen. Ja, wir sind ja schon dabei, ne? Ach so. Also nein, ja. Wir sind schon beim FBI, genau. Wir müssen jetzt die Mutprobe noch mit machen. Mit allen Wassern gewaschen, das ist bei Ihnen noch nicht der Fall. Ich habe auch schon einen Geheimdienstausweis. Hier sehen Sie mal, in Plastikfolie eingeschweißt. Ich habe auch hier eine Dienstmarke, da steht Hitblitz drauf. Das ist mein Deckname. Hitblitz? Ein blöder Deckname. Ja, was kann ich denn dafür? Es ist also immer noch besser als Sekretär oder... Deckname Sekretär. Ja. Oder Theremin. Theremin, das wäre natürlich eine Idee. Ja, Mutprobe, was machen wir denn da? Wir hätten vielleicht, wenn wir einen Fall auftun und Herr Schreivogel muss den dann ganz allein lösen. Stimmt. Das wäre doch eine Idee. Da können wir ja erstmal einen Beitrag machen und ihn dann auf Falllösesuche schicken. Oh ja. Schön. Einen Beitrag. Ja, liebe Zuhörer zu Hause an den Geräten, herzlich willkommen hier bei... Hallo. Gitarre. Live Europa 1996, das Festival hier in Cannes unter der Palme. Ja, vielleicht mal ein paar einführende Worte. Vielleicht auch ein bisschen Impressionen zum Anfang mal. Wir fangen hier eine Atmosphäre unverfälschter Virtuosität ein. Künstler in seinem Element, die Zuhörer fasziniert auf den Rängen. Es ist ein erstaunliches Bild hier auf der Bühne. Sie können das jetzt leider nicht so sehen zu Hause. Der Künstler liegt am Boden. Es handelt sich um Narciso Yepes, den Meister der Gitarre. Er spielt dieses Stück mit der Zunge. Und zwar handelt es sich um die Zunge von José María Aznar, dem spanischen Ministerpräsidenten. Wir haben Herrn Aznar hier im Studio. Und Sie können sich vielleicht auch vorstellen, welche Probleme es macht, mit der Zunge dieses Politikers zu spielen. Herr Aznar, Ihr Kommentar dazu. Gut, danke schön, Herr Aznar. Ja, das Instrument hängt oben an einer mehrfach vergoldeten Metallgestänge. Man nennt es auch den Strang hier bei diesem Festival in Cannes. Man nennt es die Strangpalme. Ah ja, richtig. Oh, das hätte mich fast den Kopf gekostet. Nun aber... jetzt beginnt der zweite Satz. Er hat die Stellung gewechselt, spielt jetzt die Gitarre mit dem erigierten Geschlechtsorgan, das er durch das Schallloch eingeführt hat. Man hört es, also der Experte hört es, an dem etwas ruhigeren Anschlag der Saiten und an dem leisen Nachschwingen. Das ist natürlich nach der Sackregion. 30 Tagen pausenlose Tournee nicht mehr ganz einfach, hier die Spannung aufrechtzuerhalten. Aber ein Meister der Gitarre ist natürlich auch ein Meister der Körperbeherrschung, Narciso Yepes. Ihm macht hier keiner was vor in dieser Disziplin. Der Saitenfluss... ruhig. Man merkt ihm auch, finde ich, ein wenig an, dass wie der East River, er große Furcht hat vor diesem Missgeschick, das gelegentlich den Anfängern passiert, dass durch die große Anspannung ein Leibwind entweicht, sage ich jetzt, und die ganze Performance ruiniert. Ich meine, wir können uns hier in der Übertragungskabine darüber lustig machen, aber für den Künstler unten ist das möglicherweise ein schwerer Einbruch in der Karriere. Das kann ihn Jahre kosten, Jahre des mühsamen Übens, Jahre auch der Selbstbeherrschung, der Körperbeherrschung, möchte ich sagen. Ja. Aber Narciso Yepes, geboren 1927, macht das natürlich, er schüttelt es sozusagen aus dem Ärmel, aus dem Gitarristenärmel. Natürlich hat er wie alle alten Meister seines Faches an Gitarrenwirbeln zu leiden, Gitarrenhals auch, Gitarrenbauch. Ja, die typischen Berufskrankheiten des Liegegitarrenspielers. Ja. Jetzt liegt die Gitarre unten, Sie können es nicht sehen, aber er... Sie haben die Stellung gewechselt. Er kommt ja aus einer ganz einfachen Familie, aus dem Süden von Spanien, da von der Küste. Entsprechend bearbeitet er jetzt auch die Gitarre. Ja, man hat es jetzt angedeutet in diesen Rhythmen, in diesen Polyrhythmen, die er da einfließen lässt. Oh, da ist ihm jetzt gerade ein bukolisches Grunzen erfahren. Das dürfte natürlich bei einem solchen Wettbewerb eigentlich nicht passieren, aber es sieht aus, als habe der Linienrichter nichts gemerkt. Er hält die Ohren gespitzt nach wie vor. Jetzt erkenne ich eine Schweißperle auf der Stirn des Meisters. Es geht doch nicht ganz unbemerkt. Da müsste zumindest der macht. Scheinwerfer umjustiert werden. Aber wir haben darauf keinen Einfluss, liebe Zuhörer. Seien Sie froh, dass Sie es nicht sehen müssen. Ja, jetzt geht's nochmal los. Jetzt wieder der Gitarrist unten liegend. Ja, bitte? Ja, entschuldigen Sie, wir sind vom FBI. Ja, wenn wir vielleicht mal ins Mikrofon dürften. Mhm, Herr Schreivogel, kommen Sie auch her? Ja, so hier gleich ins Mikrofon sprechen. Das wäre hier erst der Fall. Sehen Sie da unten auf der Bühne, dieser Typ da, mit dem wir die Gitarre da so... Ja. Naja, was macht denn der da eigentlich? Mal sagen. Das ist ja furchtbar. Jedenfalls, ja, also, ich spiele mein Instrument ganz anders. Herr Schreivogel, davon darf jetzt nicht die Rede sein. Sie wissen... Sie haben eine Aufgabe zu bewältigen, damit Sie in unsere Runde aufgenommen sind. Akte T heißt doch eigentlich immer, dass erhöhte Tarife im Spiel sind. Außerirdischen Quote unerhört oben liegt. Ach so, ja, also stimmt. Also müssen Sie jetzt vielleicht die Außerirdischen herausfinden, Herr Schreivogel. So eine Art Suchspiel. Sie finden den Mann dann Kreuz, wo Sie einen entdeckt haben, ja? Mhm. Vielleicht darf bei der Gitarre mal anfangen, beim alten Meister ein bisschen die Stellen absuchen, die Verdächtigen. Nein, nicht drauffassen, bitte, Herr Schreib... Nicht! Naja. Ach, Herr Schreibvogel, vorsichtig. Es ist doch ein sehr empfindliches Instrument. Vielleicht könnte ich mal... Ja. Gebasser, In Wirbeln etwas drehen. Wie kann ich das haciendo? Ja, das hört sich schon sehr gut an. Ich kenne, glaube ich, den Künstler. Ja, ich denke, dass auch hier nichts zu finden ist. Nicht so gut. Ja, ich verstehe schon, besser gesagt, ich verstehe überhaupt nichts, ja, aber es ist ja auch egal. Liebe Zuhörer, Sie sehen die Virtuosität des Künstlers, der sein Instrument noch weiterspielt, nachdem eine Störung ihn zwingt, sich zu äußern. Wir können es ja vielleicht einfach als eine ganz seltene Variation Ich glaube, hier sind keine Außerirdischen zu finden, Herr Schreivogel. Doch, machen wir natürlich. Also, ich habe sie schon gefunden. Ich habe sie schon längst gefunden. Aber sie sind eigentlich versteckt in einem Raum, den wir hier gar nicht... da kommen wir eigentlich gar nicht hin. Die Wüste Welle nach dem Atomkrieg. FBI Tübingen, Sektion Südstadt. Die Sitzung ist eröffnet. Agent anwesend. Ja, jetzt habe ich es ja auch endlich geschafft, hier beim FBI Tübingen zu sein. Agent Schreivogel. Und was machen wir denn jetzt so allein in der Sektion Südstadt? Ja, mal schauen, ob wir da etwas in den T- oder M- oder P-Akten haben. Hey du! Wer ich? Psst! Genau! Möchtest du ein SZ kaufen? Ein SZ? Psst, nicht so laut! ein SZ, das sieht ja interessant aus. Was soll es denn kosten? Also ich lasse nicht mit mir falschen. Ich würde sagen, 50.000 darunter gehe ich nicht. 50.000? Hören Sie, ich habe genug Abnehmer. Ja, ich. Aber eigentlich, wenn ich es mir so recht überlege, ich bin ja eigentlich Agent Schreivogel vom FBI. Ich das darf ist ein wunderschönes, rundes SZ. Das gibt es heute sonst nirgends mehr. Nein. Ich darf eigentlich kein SZ annehmen, so lecker es auch aussieht, aber es ist. Naja. Gut, wenn Sie nicht wollen. Aber ich kann wirklich nicht. Es geht nicht. Das ist einfach. Das kann ich nicht annehmen. Ach, hören Sie auf. Ich gehe. Damit weg. Gut, sehr gut. Das wäre also mein erster gelöster Fall. Was macht man denn jetzt? Ja, Herr Schreivogel, da haben Sie sich ja mal noch so gerade eben bewährt. Sind Sie ja schon wieder. Wir haben das hinter dem undurchsichtigen Spiegel angeguckt. Das habe ich noch hier gestanden. Also an unserer Seite ist der Spiegel nämlich ein Spiegel und da haben wir uns ein bisschen rasiert, wenn Sie hier mal vielleicht fühlen wollen. Das stimmt, das ist sehr gut. Naja, so richtig weich ist das bei Ihnen ja nicht, Agent Scholli. Es bleiben immer einige Haare bei mir. Vielleicht sollte er auch einmal Gillette Tandem versuchen, nicht wahr? Ach so. Mhm. Gillette schreibt sich natürlich auch anders, wie wir vom FBI ja wissen. Genau. Jetzt nur noch mit Doppel-T hinten, kein E mehr. Kein E mehr, ja. Und vorne mit SCH, vorne. So wie Scholli. Ja. Und eine schöne Bescherung. Ich glaube. Oder Schrebergarten, das passt ja hier gut in der Südstadt, wo wir sind. Jetzt wollen wir mal schauen. Was wir als nächstes haben, wir haben nämlich hier noch einen Beitrag geräubert, wir vom FBI, und den wollen wir vielleicht jetzt mal zur Geltung kommen lassen, oder? Ja, und zwar mit irgendeiner Jingle-Musik vielleicht. Mal schauen, was wir da noch so haben. Kulturgüter Europass over and Folge over, I keep going over the 45. Und zwar berichten wir live vom großen, internationalen, spektakulären und jetzt in seine entscheidende Phase eingetretenen Spuckwettbewerb. Es tritt an die linke Theoretikerin Jutta Doofmann, geborene von Doofmann, gegen das Dalai Lama. Zunächst am Start einen Mund voll Speichel, Frau Doofmann. Das sind etwa 30 Zentimeter. Scheiße. Ja, Frau Doofmann, jetzt bitte etwas Fairness, regen Sie sich nicht auf. Rasieren Sie sich lieber mal wieder. Die Stimmbänder. Jetzt am Start das Dalai Lama. Bis Tibet. Ein eindeutiger Sieg. Tibet. Frau Doofmann. Das ist eine ganz unfaire Einstellung, mit der Sie hier an den Start gegangen sind. Schämen Sie sich. Gehen Sie zurück in Ihre Fundi-Ecke und schämen Sie sich. Die T-Akten. Die geheimen Fälle der Rechtschreibreform. Das klingt ja schon ganz lustlos, Herr Finskey. Ja, ich habe auch keine richtige Lust mehr. Mir ist sie auch vergangen. Ich möchte gar nicht mehr Agent sein. Ja, in der Sektion Südstadt ist auch nichts los. Haben Sie es gemerkt, Herr Schreifer? Ja, es ist absolut öde und trostlos. Vielleicht was kann man da machen? Nehmen wir dann doch wieder unser Studio und blasen es einfach wieder auf. Es ist jetzt bestimmt auch schon ein bisschen durchgepustet. Okay. Frischer Wind weht hier bei uns. Gelüftet hier. Geräusch, glaube ich. Jetzt hauen sie es nicht kaputt schon wieder. Jetzt haben wir es gerade aufgeblasen. So, und jetzt können wir eigentlich dann ja auch die Abmoderation machen, oder? Ja, die Sendung ist vorbei. Die Fälle sind alle gelöst. Wie hieß sie nochmal? Haben wir ein Motto gehabt? Die Akte Tagesordnung vielleicht? Die Akte Tagesordnung. Gut, Glück gehabt. Guck ran. Die Akte Tagesordnung wurde von euch geöffnet, bearbeitet und wieder wegsortiert. von Kai Schreiber, Lothar Heinle, Michael Ebmeier und Sven Saale. Ja, und Jutta Doofmann war natürlich auch dabei. Wer? Wo meine ich? Ja, Frau Doofmann, ja. Was glauben Sie da? Glauben? Frau Doofmann. Wir vom FBI glauben ja nicht, wir wissen. Sagen Sie mal, wir haben hier auch ein ekliges Geräusch. Das ist so etwa die wüste Welle nach dem Spuckwettbewerb. Das hört sich so an. Unglaublich geschmacklos. Die Tagesordnung wurde Ihnen präsentiert von den deutsch-französischen Filmtagen Tübingen und...